Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us continue with verse 5. Fahren wir mit Vers 5 fort. In the same way, the younger ones should willingly support the leadership of the elders. In gleicher Weise sollen die Jüngeren die Leitung der Älteren bereitwillig unterstützen. In every relationship, each of you must wrap around yourself the apron of a humble servant. In jeder Beziehung sollt ihr euch alle die Schürze eines demütigen Dieners umbinden. Isn't it interesting how Peter makes things so simple? Ist es nicht interessant, wie Petrus die Dinge so vereinfacht? So he's telling the leaders, guys, you don't control anybody, you're not tyrants. Er sagt den Leitern: Leute, ihr kontrolliert niemanden, ihr seid keine Tyrannen. Remember, the shepherd king, you have to give account to him. Denkt daran, ihr müsst dem Hirtenkönig Rechenschaft ablegen. But you know what's interesting? Aber weißt du, was interessant ist? He doesn't just tell the leaders, don't be controlling. But he tells the young people also to respect and submit to them. Er sagt nicht nur den Leitern, dass sie keine Kontrolle ausüben sollen, sondern auch den jungen Leuten, dass sie sie respektieren und sich ihnen unterordnen sollen. He's basically teaching everybody walks in humility. The younger ones, the older ones, the leaders. Im Grunde lehrt er alle, in Demut zu leben, die Jüngeren, die Älteren, die Leiter. And then the statement he makes Die nächste Aussage, die er macht, is put very beautiful in the Passion. ist in der Passion sehr schön formuliert. The first thing he says in every relationship. Als erstes sagt er, in jeder Beziehung. I have had almost a hatred is a strong word. I don't like the word. Ich verspüre nahezu, Hass ist ein starkes Wort und ich mag das Wort nicht. But I have greatly disliked hierarchy within Christianity. Aber ich habe eine große Abneigung gegen Hierarchie im Christentum. And I think because Jesus taught us the opposite over and over and over again. Ich denke, das liegt daran, dass Jesus uns immer und immer wieder das Gegenteil gelehrt hat. He modeled the opposite and he taught us the opposite. Er hat das Gegenteil vorgelebt und uns das Gegenteil gelehrt. And here he's telling us that it doesn't matter which relationship it is. Hier sagt er uns, es ist egal, um welche Beziehung es sich handelt. In every relationship, that means in your marriage. In jeder Beziehung, das heißt in deiner Ehe, That means with your children. mit deinen Kindern, That means with your employees. das heißt mit deinen Angestellten, That means with the people you lead or the people who lead you. mit Menschen, die du leitest oder mit Menschen, die dich leiten. In every single relationship. In jeder einzelnen Beziehung. You have to wrap around yourself the apron of a humble servant. In jeder einzelnen Beziehung musst du dir die Schürze eines demütigen Dieners umbinden. This automatically, it must bring our mind to John 13. Das muss uns automatisch an Johannes 13 denken lassen. When Jesus took the apron of a humble servant. Als Jesus die Schürze eines demütigen Dieners nahm And he washed the feet of his disciples. und seinen Jüngern die Füße wusch. There is a book by a very famous American prophet. Es gibt ein Buch von einem sehr berühmten amerikanischen Propheten. And I don't want to quote the book because book is a matter of what you like or what you don't like. Ich möchte das Buch nicht zitieren, denn entweder magst du ein Buch oder nicht. But there is a passage in the book that God revealed to that prophet. Aber es gibt eine Stelle in dem Buch, wo Gott diesen Propheten geoffenbart hat, Where there is a coat that makes a Christian invincible. dass es einen Mantel gibt, der einen Christen unbesiegbar macht. Invincible, he can't be attacked. Unverwundbar, er kann nicht angegriffen werden. And it's the coat of humility. Und es ist der Mantel der Demut. And this is exactly what Peter is teaching us. Genau das lehrt uns Petrus hier. Peter, the one who was so proud when he walked with Jesus, Petrus, der so stolz war, als er mit Jesus unterwegs war. who was so proud of himself and his incredible revelations, Der so stolz auf sich selbst und seine wunderbaren Offenbarungen war. who was so proud because of everything he did better and quicker than the others. Der so stolz darauf war, alles besser und schneller als die anderen zu machen. He's the one who learned from Jesus when Jesus washed his feet. Er ist derjenige, der von Jesus gelernt hat, als Jesus ihm die Füße gewaschen hat. Now he's saying, in every relationship, that's how we have to live. Jetzt sagt er, dass wir in jeder Beziehung so leben müssen. So ask yourself this question. Stell dir folgende Frage: How do you live in your relationships? Wie lebe ich in meinen Beziehungen? Some people, they reflect this kind of humility, or at least it seems like humility. Manche Menschen spiegeln folgende Art von Demut wider, oder zumindest macht es den Anschein, In relationship with people that they consider very important. in Beziehungen zu Menschen, die sie für sehr wichtig halten. I want to serve this person. Ich möchte dieser Person dienen. I want to show this person that I honor this person. Ich möchte dieser Person zeigen, dass ich sie ehre. But Peter says it must be part of every single relationship. Aber Petrus sagt, dass Demut ein Teil jeder einzelnen Beziehung sein muss. Even in the relationship with children. Sogar in der Beziehung zu den Kindern. I am so convinced in my heart Ich bin in meinem Herzen so sehr davon überzeugt, that one of the greatest character traits that Jesus had was humility. dass einer der größten Charakterzüge Jesu die Demut war. Paul also understood that when he talked to the Philippians. Paulus hat das verstanden, als er zu den Philippen sprach. He told us that we have to have the attitude that Jesus had. Er sagt uns, dass wir die gleiche Einstellung haben müssen, die Jesus hatte, To humble himself all the time. der sich immer wieder ständig selbst demütigte. And then he says, why? Dann erklärt er auch, warum. He says, because God resists when you are proud, but multiplies grace and favor when you are humble. Er sagt, denn Gott widersteht euch, wenn ihr stolz seid, aber er vervielfacht Gnade und Gunst, wenn ihr demütig seid. Now, if you look into the original Greek, Im griechischen Original the word resist, it actually means to go into battle against somebody. bedeutet das Wort widerstehen eigentlich gegen jemanden in den Kampf ziehen. Isn't that a crazy thing that God actually stands against you when you are proud? Ist das nicht eine großartige Sache, dass Gott sich tatsächlich gegen dich stellt, wenn du stolz bist? Reinhard, how does this fit into the new covenant? Reinhard, wie passt das in den neuen Bund? Very simple. Ganz einfach. Proud can never become part of the new covenant. Die Stolzen können niemals Teil des neuen Bundes werden. How? Wie das? Proud don't think they need favor, they need grace. Die Stolzen denken nicht, dass sie Gunst oder Gnade brauchen. Proud people think they can do everything themselves, they don't need God. Stolze Menschen denken, sie können alles selbst machen, sie bräuchten Gott nicht. Proud people are self-sufficient. Stolze Menschen sind selbstbestimmt. Proud people are independent. Stolze Menschen sind unabhängig. Proud people know how to handle every single problem by themselves. Stolze Menschen wissen, wie sie jedes einzelne Problem selbst lösen können. So how can you access the favor of God if you have the attitude you're good enough yourself? Wie kannst du dann die Gunst Gottes erlangen, wenn du die Einstellung hast, selbst gut genug zu sein? Pride and God, it's like they're two opposites. It doesn't go together. Stolz und Gott sind wie zwei Gegensätze, das passt nicht zusammen. Because in Jesus we see the Father and Jesus walked very humbly. Denn in Jesus sehen wir den Vater und Jesus wandelte sehr demütig. Tomorrow we'll talk more about that. Morgen werden wir mehr darüber sprechen.